Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich schäme mich für mein Aussehen. Wer von euch schämt sich für sein Aussehen? Wer von euch fühlt sich vielleicht zu dick? Wer von euch hat eine schwere Krankheit oder hat einen Unfall und ist deshalb sehr verunsichert, was sein Äußeres angeht? Oder wer von euch sagt, ich schäme mich für mein Aussehen, obwohl die Umwelt sagt, du siehst doch eigentlich toll aus, aber euch gefällt eure eigene Nase nicht oder hier ist ein Fältchen oder da stimmt irgendetwas nicht. Also, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt über dieses Thema, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, Marius, 38 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Marius. Hallo? Ja. Ja, da haben wir es. Oh, ich höre dich aber super schlecht. Ja, ich habe leider eine sehr schlechte Verbindung, ja. Das merke ich, ja. Du sagst aber auch von dir, dass du dich für dein Äußeres, für dein Aussehen schämst. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nein. Ah, über was unterhalten wir uns dann? Ja, es geht sich darum, dass langsam mal klar Text geredet wird. Über was? Und zwar über Europa, Euro und Euro. Nee, darüber unterhalten wir uns jetzt überhaupt gar nicht. Wir haben ein festes Thema, das Thema heißt, ich schäme mich für mein Aussehen. Nee, du hast das schon richtig verstanden, ja. Ich meine, es wird langsam Zeit, zum Beispiel wie dieser Günther Jauch, der mit seiner Schlafmünzen da irgendwas erzählt. Mit was? Da hat sich jemand reingeschlichen bei uns, der über Günther Jauch reden wollte, über in Euro. Das können wir gerne morgen machen, heute machen wir das nicht. Jetzt begrüße ich ganz herzlich den Tommy, 33 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Tommy. Domian. Ja, du möchtest dich aber zum Thema äußern. Ja, klar, zum Thema. Ja. Das ist schön, so wollen wir das. Also, ich schäme mich für mein Aussehen, heißt das Thema. Ja, ich bin der Tommy, ich bin 33 Jahre alt, bin Bodybuilder und habe ein ganz großes Problem, dass ich keine Haare auf dem Kopf habe. Aha, wie kommt das? Ja, ich habe vor 5 Jahren fing das an, dass die Haare immer dünner und dünner wurden und ich wie nur noch, das nennt sie glaube ich Pflaumen oder so, also nur noch ganz, ganz dünne Haare hatte. Mhm. Und dann vor 3 Monaten hat meine Ex-Freundin dann gesagt, okay, wir machen die ganz runter, weil ich mich auch am ganzen Körper, weil ich wie gesagt Bodybuilder bin, mich eh am ganzen Körper rasiere und rasiere mir jetzt immer die Haare ganz ab, aber ich selber habe da eigentlich ganz große Probleme mit. Also du siehst aus wie so ein Meister... Wie so ein Meister Popper. Popper. Ich weiß jetzt mal nach Meister Popper, aber... Ja, Meister Popper passt auch, ja. Meister Popper. Jetzt erklär mir doch mal bitte, wie das kommt. Ist das eine Krankheit, dass diese Haare so in Pflaumen sich umgestalten? Das weiß ich, in der Familie liegt es nicht. Und du kennst das bestimmt oder hast schon mal davon gehört, wenn man Bodybuilding macht, dann gibt es gewisse Sachen, um den Muskelaufbau zu beschleunigen. Die man einnimmt, aber nicht einnehmen sollte. Genau. Und sogenannte ich weiß nicht, ob es daran lag oder so, auf jeden Fall vor 5 Jahren fing das also an, dass die Haare dünner und dünner. Wenn man dann auf 1 Zentimeter vielleicht 10 Haare oder 100 Haare hat, habe ich vielleicht ein Haar da drauf. Das heißt, du hast Anabolika konsumiert. Richtig, genau. Und konsumierst sie jetzt immer noch? Nee, eigentlich nicht, im Moment nicht mehr. Na gut, aber ab und zu höre ich daraus schon, kommt es vor, ne? Oder? Macht man so eine Kur, ja. Kannst du noch richtig mit deiner Freundin schlafen? Ja, doch, das geht schon, aber das ist zum Beispiel das andere Problem, was ich habe, was in Verbindung mit meiner Glatze ist, dass ich also irgendwo, das Thema hattest du auch gestern, da hattest du gestern auch einen Aufruf gemacht, so mit Kontaktanzeigen. Ich habe also da positive Resonanz gehabt, ich habe eine Kontaktanzeige aufgegeben und habe 88 Antworten darauf gut bekommen. Gut, lass uns das mal nicht vertiefen. Ich wollte auf was ganz anderes hinaus, deswegen die Zwischenfrage. Wenn du Anabolika konsumiert hast, oder konsumierst vielleicht immer noch, sieht das ja mit der sexuellen Funktionsfähigkeit nicht so doll aus, ne, bei den meisten. Ja gut, da macht man ja nur Kuren, das ist ja nur zwischen, also ich nehme ja nicht irgendwie Tierhormone oder so, also schon, ich sag mal... Also du kannst noch, im Klartext. Kann noch, ja. Du kannst noch. Aber dir macht das zu schaffen mit dem Kopf. Das, richtig, das ist das, wo ich dann ab und zu doch nicht kann. weil ich wieder dran denke, ja, kommt die Frau überhaupt auf mich klar, weil ich keine Haare habe. Achso, nun kann man ja eigentlich sagen, dass das auch durchaus attraktiv aussieht. Wenn du ein gut gebauter, muskulöser Mann bist, der eine Glatze hat, sieht doch unter Umständen, stelle ich mir das auch sehr, sehr gut aus. Ja, der Bekanntenkreis oder so, der sagt auch, dass da steht mir. Also ich sehe wirklich aus wie Meister Popper oder Propper, wie auch immer. Ich habe auch für eine Jugendzeitung, diesen Monat bin ich in einer Jugendzeitung abgebildet, habe da eine Love Story abfotografiert. Ja, also da musst du ja nur wirklich schon was herhalten, ja, hergeben. Ja, das kam auch gut an in der Zeitung, da sehe ich auch ganz gut aus, aber ich selber komme damit nicht klar. Gut, das ist natürlich das Wichtigste und das muss man ernst nehmen. Wir können alle draußen von außen sagen, du siehst doch klasse aus, wenn du sagst, ich fühle mich unwohl, fühlst du dich unwohl. Ne? Ja. Ich habe mir mal so eine Karnevalsperücke geholt, habe mir die aufgesetzt, aber sieht aus, als wenn ich einen Pudel auf dem Kopf habe. Also, hast du denn mal, wenn es da offensichtlich einen Zusammenhang gibt zwischen den Anabolika und diesem Haarausfall oder der Haarveränderung, hast du mit einem Arzt mal darüber gesprochen, was man da machen kann, ob man da vielleicht entgegenwirken kann und so weiter? Ja, indirekt. Ich habe also eine Bekannte, also meine Ex-Freundin, die Tina ist also Friseuse, und die hat gesagt, wenn die Haare einmal so raus sind und die Wurzeln nicht mehr da sind, dann kann da natürlich nichts mehr wachsen. Ne? Nichts gegen Friseusen. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, ob du mit einem Arzt mal drüber gesprochen hast. Nee, mit dem Arzt habe ich nicht. Wäre vielleicht mal ganz interessant, ob man vielleicht von innen her medikamentös oder so da irgendetwas machen kann. Meinst du, das geht? Weiß ich nicht, ich bin kein Arzt, aber man kann ja mal fragen. Also wenn mich das so belasten würde, wäre ich beim Arzt und würde mich da... Und du musst dem natürlich auch die Karten offen auf den Tisch legen, ne? Was du alles eingenommen hast. Jetzt sag mir doch mal bitte, welcher Teufel dich reitet, diesen Dreck einzunehmen, diese Anabolika einzunehmen, nur damit du ein paar Muskelpakete mehr am Körper weil, hast. Wenn man trainiert ab und zu, sag mal, man kann nur bis zu einer gewissen Stufe trainieren. Und ich habe einen extremen Waschbrettbau, alle sagen, das ist der beste Teil an mir, mein Waschbrettbau. Mhm. Aber ich habe auch 50er Oberarme und so. Und wenn man eine gewisse Stufe erreicht hat, dann geht es einfach nicht mehr weiter. Ja, dann ist es aber wie eine Sucht. Das ist schon eine Sucht. Reicht das denn nicht aus? Reichen 30 Oberarme nicht auch aus? Nee, dann hätte ich ja ganz dünne Arme. Oder 40? Ja, gut, aber man strebt ja immer nach mehr. Und nee, aber wenn die eigene Gesundheit und jetzt in deinem Fall auch dein Gefühl für dich selbst durch die Haare so beeinträchtigt wird dadurch, dann würde ich doch nicht so einen Mist einnehmen, Mensch. Ja, die Überlegung war gut, aber die Überlegung ist jetzt zu spät. Also jetzt im Endeffekt. Das ist die Frage. Das musst du mit deinem Arzt klären. Wenn du vielleicht radikal sagst, ab jetzt keine Anabolika mehr, welche Chancen bestehen, dass die Haare wieder normal wachsen? Mhm. Weiß ich nicht, kann ich nie beantworten. Musst du dich mit einem Fachmann unterhalten. Ja, das andere Problem ist natürlich auch, was du gerade schon ansagst, ob ich da überhaupt noch kann oder so. Das Problem ist also nicht, dass ich da irgendwas genommen habe, also im Moment nehme ich nichts oder so, sondern dass das vom Kopf her dann gesteuert wird, wenn ich also mit irgendeinem Mädel kennenlerne oder irgendeinem Mädel, dass ich wirklich nur die Bestätigung brauche, kommt die auf mich klar? Und wenn die auf mich klar kommt, so, dann ist eigentlich dieses Mädel für mich schon wieder uninteressant. So, dann habe ich die Bestätigung genommen, oh, die ist auf mich klar. So. Also auf dich klarkommen heißt, springt die so äußerlich auf mich an? Richtig, kann, genau. So. Wenn ich merke, die springt äußerlich auf mich an, reicht und ich habe dann irgendwie was mit ihr gehabt, dann ist für mich die Bestätigung, ah ja, das geht doch. Ja, hast aber dann du denn? Am nächsten Tag schon wieder der Zweifel, vielleicht kam nur sie auf mich klar und andere kommen gar nicht auf mich klar. Du sagst, wir haben dann irgendwas miteinander gehabt, aber das passiert ab und zu. Das geht dann auch. Ja, so jede Woche. Jede Woche, ja. Also, ich würde an deiner Stelle zuallererst jetzt mal, wie gesagt, zum Arzt gehen und mich beraten lassen. Ich versuch's. Und ich würde auch den Scheiß sein lassen. Ja. Tommy, alles klar, in diesem Sinne. Okay. Meister Popper. Ja, danke. Tschüss. Okay, tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt, ich schäme mich für mein Aussehen. Wer von euch sagt das über sich selbst? Ich schäme mich für mein Aussehen. Ich fühle mich in meiner Haut nicht wohl. Ich fühle mich irgendwie hässlich. Ich fühle mich entstellt. Vielleicht hattet ihr einen Unfall. Vielleicht hattet ihr oder habt ihr eine schwere Krankheit und sagt deshalb, ich sehe jetzt so aus, wie ich eigentlich nicht aussehen möchte oder wie ich vorher nicht ausgesehen habe. Vielleicht fühlt ihr euch zu dick. Oder vielleicht seid ihr auch einfach nur sehr eitel und sagt, diese Nase, so wie ich sie habe, gefällt mir überhaupt nicht und ich möchte eine andere haben. Ich meine das aber nicht nur negativ mit der Eitelkeit. Es gibt auch Menschen, die wirklich eine verbogene Nase haben und darunter sehr leiden. Und die sagen auch, ich schäme mich für mein Äußeres und möchte etwas verändern. Also das ist das Thema heute Nacht. 0800 5678 111, nicht das Thema Euro. Und das die Faxnummer 0800 5678 111. Und 10. Benjamin ist jetzt dran. Benjamin ist 19 Jahre alt. Hi, Benjamin. Hallo. Ja. Was ist denn bei dir los? Ich habe einen missgebildeten Kiefer. Aha. Beschreib mal. Sie so vorstellen. Ich habe früher sehr, sehr lange am Daumen gelutscht, mhm, bis ich etwa so 13 war, etwa, vielleicht auch so etwas 12, weil ich mich sehr einsam gefühlt habe. Mhm. Ich hatte also nur mein Bär, mein Stofftier, mhm, und halt meinen Daumen. Mhm. Und durch dieses jahrelange Daumenlutschen hat sich der Vorderkiefer nach vorne gebildet. Mhm. Aber im Gegenzug dann der Unterkiefer wieder nach hinten. Das heißt, du hast heftig auf am Daumen gelutscht? Ja. Ich frage das deshalb, weil ich vor kurzem eine Frau hatte hier, die, vorige Woche glaube ich noch, die peinliche Angewohnheiten, erzählte sie, dass sie, ich weiß gar nicht, wie alt sie war, Ende 20 oder so, dass sie immer am Daumen lutscht und da gab es überhaupt gar keine Veränderung, keine Missbildung. Aber sie lutschte auch nicht richtig kräftig, sondern legte den Daumen nur so in den Mund. Bei dir war das früher anders, du hast richtig... Ja, also bei mir war es halt wirklich sehr intensiv. Ich habe also wirklich stundenlang am Daumen gelutscht. Ja. Und also ich immer, wenn ich irgendwie alleine gefühlt habe, ich habe irgendwie in die Ecke gegangen, habe meinen Bär genommen, mhm, und habe mich da irgendwie in die Ecke gekümmelt, habe da am Daumen gelutscht. Wie kam das denn übrigens? Hast du kein gutes Verhältnis zu deinen Eltern, zu deiner Mutter gehabt? Ich bin alleine aufgewachsen. Ganz, mhm, alleine. Also ich war im Kinderheim. Ja. Und ja, ich war eigentlich früher so einer von den Typen, die halt sehr in sich gegangen sind. Ja, also du ich bist, war eigentlich immer nur für mich da. Du bist schon als Baby ins Kinderheim gekommen? Nicht als Baby, ich weiß nicht genau wann es war, also nicht genau als Baby, es gibt so ein paar Seen, die ich auch weiß von meinen Eltern, aber ich denke mal so mit 4, 5 Jahren war alles etwa. Also keine großen Erinnerungen an Eltern und Familie? Nee, überhaupt nicht. So, jetzt hat sich, weiß ich warum. Ja, jetzt hat sich der Kiefer verändert, etwas missgebildet, sagst du. Ja. Mhm. Sieht das, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Ist das sehr sichtbar? Es ist sichtbar, also auf den ersten Blick nein. Von, mhm, der Seite ja. Mhm. Und auch wenn ich rede, ich lisper halt da ein bisschen. Ein bisschen, ja, aber ein bisschen nur. Ja, komme immer ganz auf die Situation drauf. Aber ja, wenn ich wirklich ganz, ganz stark konzentriere, dann geht es ohne das Bild, aber normalerweise, mhm, ist halt schon richtig. Mhm. Und und wenn ich halt lache, okay, sieht man es sowieso. Dann sieht man sehr. Da sieht man sehr, sehr stark und deswegen... Wie sind denn die Zähne, wie sind die denn gewachsen, gebildet? Wie haben die sich geformt? Ja, also die Vorderzähne sind so ein bisschen nach hinten, mhm, so ein bisschen umgebogen und, mhm, unten eigentlich ganz normal. Also ich meine, ich habe zwar strahlengroße Zähne, mhm, weil ich immer putze, aber die sind halt, ja, die sind ja halt wirklich so nach hinten, mhm, und das so, sieht halt doch immer ein bisschen komisch aus. Das heißt, dass du dich für dein Äußeres, für dein Aussehen schon schämst. Wie so weit gehst du, zu sagen? Du hast Hemmungen wegen deines Äußeren. Ja. Wie machen sich diese Hemmungen denn deutlich? Was haben diese für eine Auswirkung in dein Leben, in deinen Alltag? Ja, also es war halt so, bis vor einem Jahr bin ich halt nie weggegangen, also in Diskotheken oder irgend sowas, mhm, bin halt immer nur zu Hause gewesen. Und dann ein Freund von mir sagt, Benjamin, komm einfach mal mit in Disco. Und da habe ich mich ein bisschen rausgewagt. Es kommt auch noch dazu, dass ich eine große Narbe im Gesicht habe, auf einer Backe. Mhm. Wie ist die entstanden? Da durch einen Autounfall. Durch einen Autounfall. Mhm. Und die sieht man halt auch sehr, sehr stark. Also du gehst erst seit einem Jahr so ein bisschen unter Leute, gehst du raus? Ja, etwa, ja. Mhm. Was das ist auch immer so ein Slideline. Wie lebst du jetzt? Lebst du alleine in einer Wohnung? Ich wohne allein in einer Wohnung, ja. Und was machst du vom Beruf? Ich arbeite als Schlosser. Als Schlosser. Mhm. Mhm. Du hast gerade gesagt, dass du bis zu deinem 13. Lebensjahr am Daumen gelutscht hast. Ja. Wie hat es dann plötzlich aufgehört? Auf einmal, es war jetzt so, ich war früher nie so beliebt in der Schule, mhm, oder im Kindheim, dass mal irgendeiner meinen Teddy weggenommen hat. Mhm. Und ich ja dann notgezwungen ohne meinen Teddy auskommen musste. Mhm. Und das war eigentlich sehr, sehr hart für mich. Mhm. Und auch mal die Mädels, ich hatte also nie so viele Freundinnen oder eigentlich überhaupt keine so Freundinnen. An sich schon, ja, wenn ich geredet habe, hm, aber so eine Beziehung hatte ich eigentlich nie. Hm. Erzähl mal weiter mit dem Daumen, also nur war der Teddy weg. Genau, und da habe ich einfach gesagt, ich muss einfach mal aufhören. Achso, hast du von dir selbst aus das gesagt? Ja. Ach ja. Also ich habe gesagt, ich muss einfach mal aufhören, ich habe jetzt mein Teddy nicht, ist so schade, aber... Also Teddy und Daumenlutschen gehörten immer zusammen? Ja, also mhm, es ging, Daumenlutschen ohne Teddy ging nicht und nur Teddy ging auch nicht. Mhm. Mhm. Verstehe. Und das, dadurch hast du es dir quasi dann selbst notgedrungen abgewöhnt. Ja, vor allem, ich hatte dann eine Zahnspange bekommen, mhm, und da war auch im Arsch, das war so ein richtiges Loch, und der weiter dann irgendwie Also so einen heftigen Kiefer, so einen hässlichen Kiefer, ich habe ich noch nie gesehen. Echt? Das hat er gesagt, so? So, ja, so einen hässlichen Kiefer hätte er noch nie gesehen? Ja, so in dem Sinn, also so missgebildeten Kiefer hätte er noch nie gesehen. Das ist wirklich total schlimm und alles. Und das war damals, als du 13 warst. Genau, ja. Du hast gerade erzählt, dass du auch, du bist 19 Jahre jetzt alt, auch noch keine mit Mädels und so, ist noch nichts, gar nichts gelaufen. Ich habe mal Mädel übers Handy kennengelernt, über eine SMS, und wir haben uns dann mal gerade getroffen. Aber die waren nicht so ganz begeistert von mir, glaube ich. Würdest du sagen, dass das damit auch zu tun hast, dass du auch gegenüber Mädchen und Frauen einfach zurückhaltend und gehemmt bist, weil du dich schämst aufgrund deines Äußeren? Genau, ja. Auf jeden Fall. Weil das Coole ist, bei Jungs sieht es hier ganz anders aus. Ja, denen ist das ja egal. Und da ist es dir ja auch egal, da willst du ja auch nicht gefallen bei Jungs. Ja, ich will auch öfters mal irgendwie von... Ich kenne halt ein paar Schwule, das ist jetzt nicht persönlich, also ich bin ja nicht schwul, aber ich kenne die halt einfach, ja. Und denen ist es eigentlich total egal. Aber bei den Mädels war es halt eigentlich schon immer das Problem. Das war im Heim so, das war später in der Schule so, das war heute immer noch so. Bist du denn da im Heim in der Zeit oder auch dann noch später auch gehänselt worden von den Leuten wegen deiner Missbildung am Kiefer? Ja, also als irgendwie, ich meine, auch mal den Zahnspann hatte zum Beispiel. Klar, da wird man natürlich gehänselt, ist klar. Zum Beispiel irgendwie bist du bei, also mit dem Maul gehüpft, bist irgendwie im Stacheldraht hängen geblieben oder irgendwo so Schmarrn. Doofe Sprüche, ne? So bescheuerte Sprüche. Das ist die Frage, Benjamin, ich bin natürlich auch diesbezüglich nicht versiert in Sachen Zahnmedizin, weiß Gott nicht. Kann man denn da noch vielleicht doch noch was ändern? Du bist ja noch sehr jung. Könnte man über... Ja, es geht mit der Operation. Was? Es kommt auch noch dazu, es will auch wieder mit Zahnspange gehen, aber das Problem ist, ich habe halt, wie viele Leute, eine panische Angst vor Zahnärzten. Ach, das kommt auch noch hinzu. Ich kann es überhaupt nicht riechen. Allein schon, wenn ich jetzt wirklich diesen Geruch von in ein Zahnlabor reinkomme. Klar, respektiere ich auch. Nehme ich super ernst, wirklich. Andererseits sollte man vielleicht überlegen, wenn dir jetzt noch geholfen werden könnte, würde das dein Leben ja vermutlich radikal verändern. Auf jeden Fall. Vielleicht solltest du da doch mal in den sauren Apfel beißen. Man kann das ja auch alles unter Vollnarkose machen lassen und das ist dann eine ganz üble Zeit, vielleicht ein paar Wochen für dich. Aber wenn du dann hergerichtet wärst, in dem Sinne, wie du das gerne möchtest, wäre es doch zu überlegen, ob du dann... Habe ich mir auch schon gedacht, aber diese Operation, die kostet auch Geld und ich spare jetzt zwar auch schon drauf, weil ich sie machen möchte. Mir fehlt ja nur noch ein paar hundert Mark. Und da möchte ich es auf jeden Fall schon machen. Also darauf zwinge ich mich schon hin. Finde ich richtig. Finde ich gut. Weil du wirst hinterher sagen, Gott sei Dank, dass ich es gemacht habe. Eben, weil also früher, wo ich ja nur einen Magenkiefer hatte, war ich richtig als süßer Kerl. Siehst du, und wir wollen hoffen, dass du wieder ein richtig süßer Kerl wirst. Ja, habe ich auch hoffen. Wo die Zähne schon so schön weiß sind und du so in Ordnung bist. Also es muss gemacht werden. Genau, ich habe aber echt gesunde Zähne. Alles habe ich, aber nur diesen... So, und ich drücke dir die Daumen, dass er die Partner mag, ist ja nicht mehr so viel noch zusammenkriegst für die Operation. Ja, ja. Und dann erkundige dich nach einem guten Operateur, der das auch richtig macht und gut macht. Ja, das ist dann auch so ein Problem, wovor ich Angst habe. Ich habe schon irgendwann sowas mal gesehen, so bei 3Pro7 oder irgendwas, wo dann auch so gezeigt haben, dass es so gefuscht wurde. Ja, ja, da musst du dich gut beraten lassen und geh zu mehreren Zahnärzten und recherchier das richtig, ne? Mach ich. Benjamin, alles Gute. Toi, toi, toi für die OP. Tschüss. Ja, auch, ja, servus, ciao. Tschüss. Ich schäme mich für mein Äußeres, sagt vielleicht auch jetzt, ich bin sicher, Tade? Hallo? Tade ist richtig. Tade! Ja. Den Namen kenne ich nicht, deswegen war ich jetzt gerade ein bisschen irritiert. Nee, das ist ein alter Ostfriesischer, ist das. Achso, Tade, ein Mann, 29 Jahre. Ja. Aber nicht aus Ostfriesland. Ah, nicht ganz, ich komme aus Wilhelmshaven. Ah ja, Was ist los bei dir? Ja, ich schäme mich für meine Hände. Warum? Was ist mit den Händen passiert? Oder wie sehen sie aus? Ja, die sind total vernarbt. Das ist das Problem. Da ist also was geschehen mit den Händen? Ja, ich habe mich also verbrannt an der Pflanze. An der Pflanze? An der Pflanze, ja. Also das war damals also als 12-Jähriger so ungefähr, bin ich mit ein paar Kumpels da in so ein altes Feld reinmarschiert. Und habe da diesen riesen Bärenklau oder Herkulesstaude auch genannt. Kenne ich nicht. Was kennst ist, du nicht. Also, nee. Die wird hier in ganz Deutschland auch ganz extrem bekämpft. Also wenn die in Blüte steht und man die also praktisch kaputt macht und die Saft abbekommt, dann, wie soll ich sagen... kommt es zu solchen Verbrennungen? Ja, kommt es zu dieser Saft unterbricht diese UV-Unterstützung von der Haut. Mhm. Ja, und ja, sind wir da rein und haben hier praktisch alles kaputt gemacht. Und ich kam abends nach Hause und hatte hier Verbrennung praktisch im zweiten oder dritten Grad an den Fingern. Nur aufgrund einer Pflanze? Ja, es kommt von diesen Pflanzen. Und vor allem, also die ist gebrochen, die Pflanze, und da fließt irgendeine Flüssigkeit? Genau, dieser Saft ist das. Und das merkt man denn das in dem ersten Moment auch schon? Nee, merkt man überhaupt nicht. Ach. Also das kommt nach einer ganzen Zeit und ja, ich bin praktisch nach Hause gekommen, ja, habe einen riesen Arsch voll bekommen. Ja. Also nach einer gewissen Zeit fing es dann an zu brennen. Schon. Genau, also richtig Brandblasen, richtig dicke Brandblasen und wie schon gesagt, Arsch voll bekommen. Ich hatte ja angeblicherweise mit Feuer gespielt und es wurde sich nicht weiter drum gekümmert. Ach so. So, und diese Narben, die habe ich bis heute noch. Also die Hände sind total vernarbt, sind die. Ja, nein, das wurde sich da nicht drum gekümmert, das heißt... Ja, meine Eltern, meine Eltern sind schwere Alkoholiker, manchmal. Ach so. Also das war dann hochgradig verbrannt, quasi deine Hand, und ja. Es hat sich so dahin gewurstelt alles, du warst gar nicht beim genau, Arzt. Bis heute. Aber heute ist nur alles verheilt und es ist nicht... Nee, ist es nicht. Ist es nicht? Ich habe riesen Pusteln auf den Fingern und ich sag gerade, wenn ich in Disco gehe heutzutage oder so im Schwarzlicht bin, dass die Narben, die sind alle hellweiß am Leuchten und so, also ich schäme mich für meine Hände. Das ist 17 Jahre her. Ja. Und trotzdem ist es noch nicht richtig verheilt. Es wird irgendwie verheilt. Also ich bin auch immer wieder dran am Rumprökeln, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ich bin ganz erstaunt. Ich habe das noch nie gehört. Wie heißt diese Pflanze? Herkulespflanze? Herkulesstaude oder Riesenbärenklau. Und die wachsen in Deutschland? Überall. Also vor allem, das ist Unkraut ist das. Und das breitet sich unwahrscheinlich Und in dem Moment, wo man den Stiel rumdreht, genau, also verknickt, und das, wie sieht die Flüssigkeit aus, die da rauskommt? Ja, es ist einfach eine weiße Flüssigkeit, also durchsichtig. Das habe ich ja nie gehört. Und diese Flüssigkeit verursacht dann diese Verbrennung? Ja, diese Pflanze ist extrem gefährlich. Also die ist, also ich meine, sie wird auch als Zierpflanze gehalten. Das ist das Merkwürdige daran. Mhm. Also wenn man dich damals direkt behandelt hätte, könnte man das so sagen, dass man es dann in den Griff bekommen hätte? Ja, hätte. Ja. Aber nun bist du ja immer älter und älter geworden und die Eltern haben sich um dich nicht gekümmert, aber du hättest dich ja dann später selbst um dich kümmern können. Warst du denn bei Ärzten? Hast du Sachen unternommen? Ich war ein, zweimal da, aber durch meine Arbeit und ja, ne? Na hör mal, ein, zweimal, wenn man so ein Leiden hat, dann läuft man doch so lange, bis man jemanden gefunden hat, von dem man meint, dass der könnte es vielleicht helfen. Der ja. könnte es vielleicht helfen. Ja, hier, gerade hier, da hast du nur zwei Hautärzte und, ne? Mhm. Was machst du denn vom Beruf? Ich bin Dachdecker. Du bist Dachdecker. Ja. Aber behindert dich das denn nicht dann auch bei deiner Arbeit? Du musst ja ständig mit den Händen arbeiten und da stößt man irgendwie an Materialien an und weiß ich was. Ja, es geht, ich meine, die Unterseite von der Hand ist okay. Mhm. Also ich meine, ich kann alles bewegen und bloß die Oberseiten, also die Oberseiten von den Händen. Als Dachdecker hat man doch auch, wenn ich mich recht erinnere, das gesehen zu haben, Handschuhe oft an, ne? Ja, genau. Tut das nicht sehr weh, wenn das dieses Klima, es entsteht ja so ein feuchtwarmes Klima in Handschuhen. Ja. Ja, ich meine, gerade mit Handschuhen geht es ja. Mhm, das ist es ja. Mhm. So, jetzt, wenn beide Hände, also ich stelle mir das wirklich so vor, dass beide Handrücken sehr entstellt sind mit Narben und Pusteln und... Ja, genau. Wässert es auch oder eitert das auch? Nee, das nicht. Also es sind einfach nur Narben und vor allem Härten wieder aus, und wenn du dann mit dem Finger dagegen kommst oder so, dann kommst du automatisch wieder, dann fängst du wieder an zu poolen. Ah, ja. Du? Und das ist das Problem. Entzündet sich das manchmal auch ein bisschen? Ja. Das ja. Mhm. Ja. Ja. Wie sieht das so bei dir dann aus? Gerade hat der Benjamin das erzählt mit dem Gesicht, mit dem Kiefer, dass er sich richtig schämt anderen Leuten gegenüber. Ist das bei dir auch so? Ja, selbstverständlich. Also ich mache meine Hände gar nicht zeigen. Also ja. Einige Leute, die mögen mir die Hände auch gar nicht mehr geben. Genau, das ist ja auch so, ne? dass die Menschen auch davor zurückschrecken, einem dann ja, die Hand genau. zu geben. Ne? Weil die denken, das ist eine ansteckende Hautkrankheit oder irgend sowas. Ne? Ja, genau, das ist das. Und man, wenn man darüber nachdenkt, kriegt man ja wahrscheinlich erstmal mit, wie oft man ständig die Hände in Aktion hat. Ne? Ja, das ist es ja. Die Hände zeigt auch. Das ist du kannst ja nicht mal ein Bier trinken, entspannt, ne? Ja, genau. Also in Kneipe oder so. Ich sag, wie schon gesagt, gerade wenn du in Schwarzsicht kommt, also dann ist total vorbei ist das dann. Wie sieht's denn bei dir aus mit dem Thema Liebe und Frauen und Sexualität? Ja, ich bin in einer festen Beziehung. Also ich meine, meine Frau, die kommt mit mir ganz gut klar. Aber war das für dich am Anfang nicht auch schwierig, da die Hemmungen zu überwinden? Ja, selbstverständlich. Also für sie auch. Mhm. So, und ich bin jetzt durch einen dummen Zufall arbeitslos geworden, und ich werde, ich habe mir jetzt vorgenommen, also ich werde jetzt das Ding also ganz bestimmt in Angriff nehmen. Absolut, Tali, also das denke ich aber auch. Vielleicht gibt es da wirklich Möglichkeiten, wie man das behandelt oder dass man das so ein bisschen mildert. Ich weiß es nicht. Du musst zu Ärzten gehen, Mensch. Ja. Ne? Das ist so ein Fall wie gerade auch. Du musst dich beraten lassen. Ja, vor allem, wenn du jetzt arbeitslos bist, hast du ja auch dafür Zeit. Dann melde dich an und geh in die Hautklinik, in die Uniklinik oder weiß ich wohin. So was haben wir alles nicht, du. Wir sind hier am Arsch der Welt. Woher rufst du an? Aus Wilhelmshaven. Achso, so war es, ja genau, so war es. Ja gut, aber der ist in der Nähe, was ist in der Nähe? Oldenburg wäre es nicht. Oldenburg, na gut. Aber es gibt ja auch Hautärzte oder weiß ich was. Also. Ja, ich meine, wie schon gesagt, wir haben hier zwei Stück und die sind nicht gerade so pralle, mag ich mal sagen. Ne? Gut, aber wir sind in Deutschland und Bremen ist auch nicht so ganz weit und Hamburg? Nee, Bremen sind knappe 80 Kilometer. Ja, siehst du. Also. Ja? Also das ist eine Sache, die man vielleicht noch regeln kann, ne? Oder wo du vielleicht auch dann Erleichterung von deinem Leid bekommst, wenn du was unternimmst. Unternimm bald was und schnell. Ja, das wird auch Zeit, also ganz bestimmt. Ja, alles Gute. Ja, wünsche ich dir auch. Tschüss, danke. Ich möchte dir nochmal sagen, eine Sendung ist echt toll, ne? Ich danke herzlich. Jo, gut, tschüss. Sebastian, 24 Jahre alt. Ja, genau, hallo. Ja, hallo, guten Morgen Sebastian. Was ist bei dir los? Deswegen bist du unzufrieden? Wegen dem Haaren auf den Rücken. Wie stark bist du behaart auf dem Rücken? Na, ich denke mal, der normale Busbehaarung nehme ich mal auf dem Rücken transportiert, so ungefähr. Also auch ganz hoch, so bis zu den Schultern? Ja, ja, auf jeden Fall. Also über die Schultern immer weg. Also. Über die Schultern weg. Und wie weit geht es nach unten? Ist der Po auch behaart? Nee, der nicht. Also bis zur Hüfte geht es? Ja, bis zu den dritten Lendenwirbeln, da ist in dem Bereich. Ja. Also. Wie hat man dich gehänselt schon? Als kleiner Affe oder sowas? Könnte ich mir vorstellen, so sind Jugendliche. Nee, das ist es gar nicht mal. Nein, das ist, also, das ist überhaupt nicht. Ich habe immer vorhin gesagt, ja, die Haare auf dem Rücken so und so weiter und so fort. Also nicht irgendwie Beschwerde, sondern dass sie da sind. Habe ich ja selber nie wahrgenommen. Und, also im Freibad oder so, im Freibad gewesen ist oder im Hallenbad oder so, sieht man ja schon wieder auf den Kuppen oder so. Oder mal. Hey, deswegen dachte ich, dass. Also, Kinder da schon mal was nachgerufen haben oder irgendwie dich jemand gehänselt hat. Nee, jetzt irgendwelche Leute rufen oder nicht so, nein, aber die Blicke, denke ich mal, die kann ich aber schon. Wie lange hast du das schon? Seit der Pubertät? Nee. Ich denke mal so ab 18 habe ich das gehabt. Also 6 Jahre, sag ich. Bist du denn überhaupt jemand, der sehr stark behaart ist? Oder fällt das sehr auf, dass nur der Rücken behaart ist? Nee, also allgemein auch schon, denke ich mal. Ja. Also meine Vorfahren von jetzt ganz lange her, von vor 300 Jahren, die kamen aus dem Mittelmeerraum. Also. Ja, das heißt ja noch nichts so. Das ja, ist, aber ja. Ich denke mal, es liegt auch ein bisschen daran, weil ich halte so den Arm in der Sonne, dann ist der auch braun. Also. Ja. Ja, also das bedeutet, dass du wahrscheinlich immer mit Hemmungen ans Meer gehst, ins Schwimmbad gehst und... Ja, ich gehe nicht ins Schwimmbad, ich gehe ins Freibad und ans Meer, dann... Ich mit T-Shirt ins Wasser oder so, das fällt da ja nicht weiter auf. Ich muss es nochmal fragen, kann man sich das wirklich so vorstellen, als hättest du so einen richtig dicken Pelz auf dem Rücken? Ja, schon mal so vor wie eine Brustbehaarung. Also eine richtig fette Brustbehaarung? Ja. Wie reagieren die Frauen darauf? Ja, ich habe jetzt irgendwie seit 3 Jahren keine Freundin mehr. Und denen davor, denen war es eigentlich egal. Aber ist das bei dir auch so, dass du, wie wir es gerade schon gehört haben, vielleicht deshalb auch vorsichtiger bist und mehr Hemmungen hast, auf Frauen zuzugehen, weil du Angst hast vor dem Moment, wo ihr dann irgendwann in der Kiste landet? Und ganz genau, das ist der Punkt. Weil du das ja nicht abschätzen kannst, die Reaktion. Hast du denn von einer Frau schon mal eine schlimme oder negative Reaktion bekommen? Nein. Das noch nicht. Also eigentlich gar keine schlechten Erfahrungen gemacht? Ja, weil ich das Risiko vermeide, ne? Gibt es da irgendwelche Mittel? Hast du schon mal, hast du dich schon mal rasiert beispielsweise auf dem Rücken? Ja. Wobei das kompliziert ist. Wie macht man das alleine? Das geht doch gar nicht. Es geht zum Beispiel zum Nacken oder so. Und das geht halt, dass man sich von Weitem schon sehen kann. Aber auf dem Rücken, da kannst du vergessen, das geht doch nicht. Hast du dich denn mal mit einem Arzt oder einem Hautarzt unterhalten, ob man da irgendwas vielleicht machen kann? Es gibt ja so, weiß ich, mit Ultraschall oder irgendwelche komischen Behandlungsformen. Also ich habe bisher nur einmal was gehört, da irgendwie hat die Geld gekostet, und zwar nicht wenig. Da wird jede einzelne Wurzel, glaube ich, rausgezogen oder getötet, ne? Ja, die machen dann mit dieser Behandlung, das kostet dann irgendwie pro Quadratzentimeter zahlst du. Und ist auf jeden Fall teuer. Ich meine, ich bin Student. Mhm. Ist von daher so alles viel zu teuer. Mhm. Und vom Arzt, vom Bahnhof, das war ich noch nicht. Jetzt hat der Domian gerade irgendwas gesagt von wegen Pflastern, was es da geben könnte. Wer hat das gesagt? Domian hat es gesagt. Ich habe das gesagt? Ich habe das nicht gesagt. Nee, da war das für ein Kollege gerade in Leitung. Okay. Das war das Vorgespräch. Also du bist jetzt mit mir verbunden. Ach so, okay, dann war das Vorgespräch. Ja. Okay, der meinte halt irgendwas. Sehr lustig. Dass da auch sowas gibt, aber... Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Noch nie gesehen, noch nie gehört. Ja. Ich kann es, keine Ahnung. Also, wenn du nichts unternimmst, kann es sein, dass du dich da immer mehr vereinsamst und abkapselst deshalb? Ja, ich meine, allgemein, so wenn ich so raus bin, habe ich ja irgendwas an, dann fällt das nicht so auf. Mhm. Ja, ich meinte auch bezogen so auf Beziehungen. Ja, okay, ja, das ist natürlich schon so ein Punkt. Ne? Mhm. Ja, aber vielleicht sind die Reaktionen in der Tat, in der Regel, nicht schlecht von Frauen, dass die sich damit arrangieren können. Ja, aber meine Erfahrung ist nicht auf mich bezogen, sondern ich bin schon irgendwo gewesen in der Gruppe und da war irgendwo jemand in der Nähe und dann ist es so, guck dir den mal an, wie der aussieht, der hat voll die Haare auf dem Rücken und ach, was weiß ich, man kommt voll in Sprüche da, dann denkst du dir auch, ja, Moment einmal, wenn ich jetzt so nach oben laufen würde, würde ich das genauso sagen oder jetzt so, als ein Fremder ist oder allgemein, weil das so ist oder warum ist das denn so? Das ist ja doch schon ein bisschen verunsichernd, ne? Das heißt, du musst dich im Moment, auch weil du die Kohle nicht hast für irgendwelche Spezialbehandlungen, erstmal damit abfinden, ne? Und damit arrangieren. Ja, das ist es halt. Und dann vielleicht irgendwann mal so eine Behandlung durchführen lassen, wenn das alles abgeklopft ist, ob das medizinisch in Ordnung ist und wenn du das Geld hast. Ich bin ja relativ bald fertig, jetzt so lange ist es ja nicht mehr und dann werde ich auch gut Geld verdienen, denke ich mal. Ja, was studierst du? Ja, es ist Ingenieursbereich. Ja. Da wird er gesucht ohne Ende. Mhm. Ja. Hoffen wir mal, dass du bald gut Kohle verdienst. Ja, und ich denke mal, dann ist das Thema gegessen, aber trotzdem, die Zeit bis dahin und so, irgendwann muss das auch sein. Verstehe. Also, auf dass du bald Kohle machst, Sebastian. Jo. Alles Gute. Jo. Tschüss. Alles klar, tschüss. 1.32 Uhr, 10 Sekunden und jetzt machen wir unsere kleine Pause. Nur 32 und 55 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen. Heute Nacht heißt unser Thema, ich schäme mich für mein Aussehen. Wer von euch schämt sich für sein Aussehen und wer mag mit mir darüber reden? Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Melanie, 14 Jahre alt, guten Morgen. Morgen. Melanie, du schämst dich auch für dein Aussehen? Ja. Warum? Also ich bin sehr übergewichtig und Übergewichtig? Ja. Erzähl mal, wie viel wiegst du? Ich wiege 110 Kilo. 110 Kilo? Ist eine ganze Menge. Ja. Und wie groß bist du? 1,52 Meter. 1,52 Meter. Ja, das ist schon viel, ne? Also wenn man sich das, wenn ich mir das hier so vorstelle, 110 Kilo und 1,52 Meter groß, 14 Jahre alt, wie lange bist du schon so übergewichtig? Seit ungefähr, seit meinem 12. Lebensjahr. Also noch gar nicht so sehr lange? Nee. Und warst früher rank und schlank? Ja. Ehrlich? Mhm. Was ist denn da passiert seitdem? Also das liegt auch hauptsächlich in der Familie. Also in meiner Familie sind alle dick. Mhm. Gut, das liegt an der Familie, aber liegt es vielleicht auch an dir? Frage ich jetzt mal. Isst du gerne vielleicht in Übermaßen Pizza, Pommes, Schokolade oder sowas? Also nee, ich esse eigentlich nicht sehr viel. Mhm. Das ist hauptsächlich wegen Kummer und so, weil mich auch alle ärgern. Ja. Ja gut, jetzt ärgern sie dich, aber es muss ja mal irgendwie angefangen haben, ne? Wenn du damals rank und schlank warst, warum hat's angefangen? Das weiß ich auch nicht. Wie viel isst du denn so am Tag? Fangen wir morgens an, Frühstück. Was isst du zum Frühstück? Normal Brot. Wie viel? Zwei Scheiben Brot. Mhm. Mit Käse oder Marmelade oder sowas? Ja. Ja. So, und dann gibt es eine Zwischenmahlzeit bis Mittag, irgendwas im Kleinen, so Kleinigkeiten? Nee, also über Mittag bin ich an der Schule und da esse ich jetzt, also esse ich auch nichts. Da isst du gar nichts in der Schule? Nee, ich habe nur Wasser dabei, also trinken. Also Frühstück, die zwei Scheiben Brot. Mhm. Und wann isst du das nächste Mal dann was? Abends. Erst am Abend? Ja. Um wie viel Uhr ungefähr? Ungefähr so 6 Uhr. Und was gibt's dann? Das ist verschieden. Mal Brot, mal Brötchen. Wie viel ungefähr? Auch wieder zwei Scheiben und zwei Brötchen? Ja. Ja. Auch normal belegt, also jetzt nicht drei Schichten. Nein. Käse, Butter und sowas. Ja, das ist ja bisher nun wirklich überhaupt nicht viel. Und dann, wie geht's dann weiter? Ja, also mit dem Abnehmen, das klappt auch überhaupt nicht. Nee, sag mal noch weiter, mit dem Essen. Ach so. Isst du dann am Abend noch was? Später? Ja, wenn ich Hunger habe. Zum Beispiel, was isst du dann? Ja, auch wieder Brot oder Obst. Aber das hört sich ja wirklich nicht viel an. Ja, ich weiß, aber ich nehme nicht ab. Ja, das hört sich ja eigentlich so an, als müsstest du jetzt sogar ganz dünn sein. Wenn du den ganzen Tag nichts isst, dann musst du ja abends auch einen irren Kohldampf haben. Mhm. Also so unter uns, Nascherei, heimlich, Schokolade und so ist nicht. Doch. Doch, das ja. Ja. Ah, wann isst du die Schokolade denn? Wenn ich irgendwie Hunger drauf habe. Also das kann am Tage dann doch passieren? Ja. Ah ja. Wie viele Tafeln denn schon mal so am Tag? Was kann denn da passieren? Also Tafeln esse ich eigentlich nicht mehr so Riegel oder Schokoriegel. Also ich esse eher Herzhaftes. Ja, eher so die harte Nummer. Wie viel Schokoriegel isst du denn schon mal so am Tag? Können da zusammenkommen? So 5 Stück oder so. Mhm. Du hast ja gerade gesagt, das ist auch so ein bisschen Kummer, den du dann versuchst durchs Essen so wegzudenken. Mhm. Du wirst gehänselt. Ja. Erzähl mal, was sagen die Leute zu dir, was machen sie mit dir? Ja, fette Schwein, fette Sau und so. Und wenn ich mich dann irgendwo auf der Straße auf die Bank setze, dann sagen die, ja, die Bank bricht zusammen. Mhm. Also was. Mhm. In der Schule bist du dann eine Außenseiterin? Ja. Hast du überhaupt eine Freundin? Ja, eine. Eine einzige? Mhm. Ist die auch dick? Geht. Mhm. Korpulent ist die. Mhm. Das ist ja schon traurig, ne? Dass durch die Bank alle Mitschüler und Schülerinnen dann nicht freundlich zu dir sind. Kann man das so sagen? Mhm. Mhm. Und die Lehrer, wie sind die so drauf, dir gegenüber? Ja, nett. Also mein Lehrer ist auch dick. Mhm. Also an unserer Schule sind hauptsächlich dicke Lehrer. Mhm. Mhm. Hast du dich schon mal in einen Jungen verliebt? Ja. Ist da was draus geworden? Ja. Ist was draus geworden? Ja. Also hat der keine Probleme damit gehabt? Nee. Aber da ist jetzt auch schon Schluss. Mhm. Wie lange wart ihr miteinander zusammen? Ungefähr ein Jahr oder so. So lange? Ja. Mhm. Und hast du den Eindruck gehabt, dass er sich für dich schämt? Dass er so gar nicht zu dir steht, wenn ihr rausgeht? Nee. Also richtig gute Verbindung war das, gute Freundschaft. Ja. Ja. Was sagen denn deine Eltern dazu? Wie gehen die mit der Situation um, dass du so korpulent bist? Ja, also meine Mutter ist auch ein bisschen korpulent. Also meine Mutter ist eigentlich sehr nett. Mhm. Und ja, mein Vater, den habe ich nicht mehr. Den hast du nicht mehr. Also du lebst für deine Mama alleine. Ja, und einen Bruder. Und einen Bruder. Ist der auch dick? Ja, er wird dick. Ja. Wie alt ist der im Moment? 10. Also da warst du auch noch dünn. Ja. Mhm. Hast du schon Sachen unternommen, um dünner zu werden? Ja, schon oft. Nur, also ich habe dann 5 Kilo oder so abgenommen, dann habe ich immer wieder zugenommen. Mhm. Und jetzt, also meine Mutter hat eine Kur beantragt. Mhm. Und ja, wenn eventuell daraus wird, also was daraus wird, ist das ja eh gut. Ja, das würdest du dann auch machen und wärst auch bereit zu. Ja, das wäre so eine Abspeckkur, ne? Wo man unter ärztlicher Aufsicht halt dann richtig abnimmt. Ja, ich weiß nicht, ob du diese, also ich weiß jetzt auch nicht, ob ich die Klinik nennen darf. Doch, darfst du. Klinik Hochried ist das. Aha, nee, sagt mir nichts, aber die ist spezialisiert auf sowas. Mhm. Ja. Wie lange muss man da hingehen, um ein bisschen vielleicht was zu merken? 6 Wochen. Das wären dann genau deine Sommerferien, ne? Mhm. Aber klappt das denn dieses Jahr noch? Das weiß ich noch nicht. Das ist entweder nächstes Jahr oder eventuell noch dieses Jahr. Ja. Hast du da richtig Sehnsucht nach? Ja. Ja. Wie würdest du denn so deine Stimmung, so deine Lebensstimmung beschreiben im Moment? Eher traurig. Eher traurig. Was machst du so in deiner Freizeit? Also hauptsächlich bin ich nur zu Hause. Und dann, was machst du denn zu Hause? Fernsehen gucken, dann spiele ich mit meinen Haustieren. Und kann mich mit meinem Bruder. Wenn jetzt eine Fee käme und die sagen würde, Melanie, du hast einen Wunsch frei, wie wäre der Wunsch? Dünner zu sein. Wie viel würdest du am liebsten wiegen? Was wäre so deine ideale Vorstellung? 60 Kilo. 60 Kilo. Es ist natürlich wirklich extrem bei dir. Insofern finde ich das mit der Kur auch gut, weil es könnten natürlich auch viele gesundheitliche Probleme dadurch entstehen. Dann können wir eigentlich nur hoffen, dass du die Kur vielleicht dieses Jahr noch bekommst, ne? Ja, also gesundheitliche Probleme habe ich nämlich auch schon. Ich bin sehr häufig krank. Ja. Und was bist du, welche Krankheiten hast du? So, ja, ich habe, also jetzt habe ich mal eingewachsene Zehen, das habe ich jetzt auch. Eingewachsene Zehen? Fußnägel. Ja. Und das hat jetzt mit der Korpulenz zu tun? Ja, mit dem Gewicht. Mein Gewicht drückt ja auf meine Füße. Ah ja. Und was hast du noch für gesundheitliche Probleme? Ja, Asthma habe ich, also bronchitische Asthma. Also es muss was geschehen, ne? Ja. Es muss was geschehen. Gelingt dir denn manchmal, wenn du so aus Frust deine Schokoriegel isst, so die Einsicht, dass du dir selbst sagst, ah, ich darf das eigentlich nicht. Ja. Dadurch wird es immer schlimmer. Aber man macht es dann doch, ne? Und das ist das Schlimme. Deswegen ist so ein Aufenthalt in so einer Klinik, glaube ich, auch sehr richtig, weil du dann 6 Wochen aus deinem ganz normalen Alltag raus bist und es dreht sich dann nur darum, ne? Und eben auch unter ärztlicher Aufsicht. Hast du da Angst vor? Heimweh vielleicht, wenn du da hin musst? Ja, Heimweh auf jeden Fall. Da, auch wegen meinen Haustieren. Was hast denn du für Haustiere? Ich habe eine Katze und 2 Ratten. 2 Ratten? Naja, aber die kann deine Mama ja dann versorgen, die Zeit über. Bei der Katze ja, aber bei den Ratten nicht. Und der Bruder auch nicht? Nee, lieber nicht. Und was geschieht dann mit den Ratten? Ja, eine Bekannte passt auf den Ratten auf. Ist ja nun ein ernstes Problem, ne? Wenn du 6 Wochen weg bist, muss sich ja jemand um die Tiere kümmern. Ja. Aber es muss was geschehen und ich finde gut, dass du das auch willst. Und du willst es ja, ne? Du hast es ja gerade gesagt. Dann drücke ich dir die Daumen, dass du so schnell wie möglich in die Klinik kannst. Kann ich dir noch was sagen? Ja. Also ich finde das, also die Leute sollen wissen, wie sich dicke Menschen fühlen, wenn die beleidigt werden sollen. Also werden. Das ist nämlich total scheiße, was sie machen. Da fühlt man sich nämlich sehr verletzt, ne? Und wird verdammt traurig deshalb. Ja. Und zieht sich vielleicht immer noch mehr zurück, ne? Ja. Das ist so gemein, dass Menschen, die Außenseiter sind, egal wie, jetzt in deinem Fall, wo du sehr dick bist, von den anderen, die sich für normal halten, blöd angemacht werden. Ne? Ja. Liebe Melanie, wenn das klappt, ne, mit dem Abnehmen, ja, und du vielleicht sogar dieses Jahr noch in die Klinik gekommen bist, dann lass uns doch mal im Herbst noch mal versuchen, miteinander zu reden. Würde mich sehr interessieren, wie deine Erfahrungen waren und wie es geklappt hat, okay? Ja, okay. Versuchst du da nochmal anzurufen? Ja. Alles Gute von Herzen. Danke. Wiederhören. Tschüss. Kerstin ist 40 Jahre alt. Ja. Und jetzt bei mir. Ja, ich bin dran. Morgen. Morgen, Kerstin. Du bist auch mit irgendetwas nicht zufrieden. Ich bin mit allem zufrieden. Du bist mit allem zufrieden? Ja. Und möchtest auch gerne über den Euro reden. Mit wem? Mit dem Euro, über den Euro reden. Nö, dann nicht, nö. Nein, aber das Thema heißt ja, ich schäme mich für mein Aussehen. Ja, ich schäme mich gar nicht. Aha. Ich habe nur ein Bein. Aha. Ja, und das seit 38 Jahren. Ich bin damit aufgewachsen. Ja. So, und warum soll ich mich da schämen? Das ist, das gehört zu mir, wie bei dem anderen die Haare auf dem Rücken. Und ich weiß auch nicht, warum sich da die Leute schämen sollen. Du bist 40 Jahre alt, ja? Seit 38 Jahren. Ja, mit 2 Jahren. Was ist da passiert? Das war ein Geburtsfehler. Wo ich auf die Welt gekommen bin, war mein linker Fuß am Po und die Nabelschnur war am Knie. Und mit 2 Jahren haben sie mich dann amputiert. Das heißt, du kennst gar nichts anderes. Ich kenn's nicht. Ist das Bein bis ganz oben, bis im Oberschenkel? Nee, die haben damals das Knie halbiert und vor 3 Jahren haben sie noch mal 10 Zentimeter gemaust. Vor 3 Jahren erst? Ja, ich hatte noch ein Fraß im Stumpf. Ein Fraß? Was ist das genau? Ja, da verfaulte Knochen. Ach so. Ja. So. Stelle ich mir aber sehr schlimm und sehr schmerzhaft vor. Ach, nur gewöhnt man sich eigentlich dran. Also jetzt nochmal 3 Zentimeter. Du hast also so einen Stumpf. Ne? Ich habe meinen Stumpf ist 20 Zentimeter, der linke. Ein Oberschenkelstumpf, ja, kann man so sagen. Klar, du bist jetzt mit, du bist damit aufgewachsen, ja. Du kennst nichts anderes. Aber wird man gerade nicht auch so als Kind da, doch sehr, hat man da nicht ein schweres Leben? Die erste Zeit ja. Mhm. Aber mein Vater hat immer gesagt, setz dich durch, wenn du im Recht bist, dann werde ich auch mal. Ja, und das habe ich gemacht. Ich habe 10 Jahre Schule, ich bin gelernter Elektriker. Mhm. Ja, jetzt bin ich Rentner, ich sitze zu Hause mit meinen Hunden, mein Mann hat Nachtschicht. Wie kommt das, dass du mit 40 ja schon Rentner bist? Ich bin erwerbsunfähig. Bei mir geht der Rücken kaputt, da geht die Wirbelsäule kaputt, die Hüfte geht kaputt. Das ist nur alles durch die einseitige Belastung. Ja. Und du bist verheiratet? Ich bin glücklich verheiratet. Hast Kinder? Ja, 2 Stück. 2 Kinder? Ja. Hast du damals deinen, wie lange bist du verheiratet? 17 Jahre. 17 Jahre. Als du damals deinen Mann kennengelernt hast, war das so ein Moment, wo du dich ein bisschen geschämt hast oder auch nicht? Nein, nein. Wir haben uns im Januar kennengelernt, April geheiratet. Zack, zack. Ja, zack, zack, ja. Nun, dann gibt es irgendwann den ersten Moment, wo man intim wird. Ja. Wo man auch zusammen im Bett liegt und vielleicht auch ausgezogen und nackt ist. Mhm. Hast du das auch ganz normal alles? Ganz normal, wie ein normaler Mensch. Das ist erstaunlich. Ja. Finde ich sehr respektabel. Ja. Hast du denn vorher mit deinem Mann darüber geredet? Ja, er hat das gewusst. Er hat das gewusst, ich habe es ihm ja gesagt. Mhm. Und er hat das ja auch gespürt, schon mal Sachen mit dem Laufen, damals zu DDR-Zeiten die Holzprothesen, das hat geknirschelt und gequietscht. Ja, ja. Aber sonst... Wie machst du das heute? Hast du heute auch eine Prothese? Ich bekomme eine neue, wenn die Kante mitspielt. Ja. Wie sieht denn das Alltagsleben so aus? Hast du dann da irgendwelche Einschränkungen, wo du sagst, das kann ich so nicht machen? Nein, ich fahre Auto, ich habe eine Automatik. Mhm. Zum Einkaufen habe ich zurzeit einen Rollstuhl, weil das praktischer für mich ist, durch die Fliesen und alles. Mhm. Sonst mache ich alles mit der Prothese. Ich gehe tanzen ohne Bein sogar. Du gehst tanzen ohne Bein? Ja, ich stelle das, gebe meiner Tochter die Stecke und tanze mit meinem Mann mit einem Bein. Wie geht das? Geht das? Ach, das geht wunderbar. Ja, aber du stützt dich dann auf deinen Mann ab? Oder mit Tanzen frei. Aber da brauchst du ja die Prothese wieder. Nee, die brauche ich nicht. Mit einem Bein. Mit einem Bein? Ach, klar. Ehrlich? Ja. Ich würde gleich umkippen, glaube ich. Ich bin es ja nicht gewohnt an. Ja, du kennst das. Ich habe die Balance auf den rechten Bein wunderbar hingekriegt. Der Körper hat sich da so angepasst, ja, ne? Ja. Nee, das klappt alles wunderbar. Also du bist so eine durch und durch positive Frau, ne? Ja, ja. Die Negativen kommt ja, wie das Mädchen von uns sagen, von außen. Das ist genau die Sache, aber das hätte dir ja auch passieren können. Aber ich glaube, du bist vom Typ her so jemand, der das so wegbügelt. Ja, ne? Ne? Es gibt Menschen, denen geht das sehr nahe, die können das nicht. Ja. Und ich habe auch meine 5 Minuten. Wir waren 5 Geschwister und ich war der Einzigste. Mhm. So, wenn ich dann da sitze und sage, Kerstin, warum gerade du? Da kommt mein Hund und muss unbedingt bullern. Wie zum Gott, er muss mich auf andere Gedanken bringen. Ja, ja. Und so funktioniert das wunderbar. Ja. Ja. Letztendlich bringen diese Gedanken ja auch nichts. Die bringen nichts. Aber es ist nur zu verständlich, dass wenn jemand so etwas hat, dass er so denkt. Ne? Warum gerade ich? Warum kommt es mir gerade? Aber dann muss man raus. Dann muss man gerade den Leuten zeigen, egal was ich habe, ich bin trotzdem noch da. Mhm. Und ich habe viele behinderte Freunde und auch sehr, sehr viele gesunde. Also das ist gar kein Thema wahrscheinlich bei euch. Ne? Das ist überhaupt kein Thema. Du bist so, wie du bist und dann ist Schluss. Ne? Ja. Ja. Wie alt sind deine Kinder jetzt? Meine Große wird 19 und die Kleine ist 16. Ja. Haben die, als die noch sehr klein waren, mal so gefragt, Mama, was ist da? Und ja, das ist klar. Die kommen und Mutti, warum hast du kein Bein dran und so. Mhm. Und da wird das erklärt. Und das ist auch gut. Und sie wissen auch jetzt, ich habe zurzeit kein Bein, wir müssen etwas mehr helfen, als wenn ich das Bein dran habe. Mhm. Du kriegst, also diese neue Prothese wird im Moment gefertigt, oder ja. Wie? Ja. Und hast du die Hoffnung, dass es gut passt und du damit dann auch ein bisschen besser gehen kannst? Ja, ich hab Beinprothesen bekommen seit 98, 3 Stück, aber die haben nie gepasst, weil in dem Stumpf ist nur Muskelmasse und Wasser. Also Fettgewebe und Wasser, keine Muskelmasse da. Mhm. Und da hält ja die Prothese nicht. Und jetzt sind wir am Kämpfen, dass ich eine Silikonprothese bekomme. Ach, das wäre für dich erleichternd. Das, jawohl. Das wäre viel besser. Das ist ein Silikonschlauch, der kommt über den Stumpf. Und da unten dran ist eine Schraube, die rastet in die Prothese ein. Also ich kann nie wieder rausrutschen. Ja. Und das wäre für mich das Günstigste. Hast du so ein Ding schon mal anprobiert? Nee, noch nicht. Wir sind noch beim Kämpfen mit der Kasse. Und das ist ja immer das Problem. Teuer sowas wahrscheinlich. Ja, teuer auch, aber ich bin ja nur Rentner. Mhm. Ich bin ja für eine Kasse unwirtschaftlich. Da können die sparen, denken die Brüder, ne? Ja, das denken die. Ja. Mein Mann ist 17 Jahre nicht krank und wird auch nicht belohnt. Ja, so ist das. Genau so geht das dann. Ja, gell? Wenn du sowas hättest, wenn du diese Prothese, was wir alle hoffen, bekommst, da kannst du ja eigentlich relativ normal laufen. Dann laufe ich normal, ja. Das mache ich dann alles normal. Ich ziehe sogar Röcke, Mini-Röcke an. Mini-Röcke. Wie das ist, weil viele sagen, du hast nur ein Bein, das sieht man gar nicht, das ist mit Schaumgummi verkleidet. Das ist eine schöne Technik, ist das. Das ist wirklich verrückt, ja. Früher war es Holz und heute ist es wunderbar. Ja. Okay. Nee, ich will nur den Leuten sagen, die irgendwas haben, geht auf die Leute drauf zu, fragt. Aber es ist so schwer, Kerstin. Da hatten wir gerade den Anrufer, der mit dem behaarten Rücken. Ja. Ne? Da würde ich jetzt so sagen, wenn ich jetzt deinen Fall höre und seinen Fall, das ist bei ihm ja noch relativ harmlos. Ja. Ne? Gegenüber jemandem, der sein Bein verloren hat oder kein Bein hat. Was würdest du denn diesem Jungen sagen? Weiterleben. Ganz normal. Das bringt doch nichts. Wenn er sich jetzt schämt und jetzt sich einen dicken Wollkragenpullover ansieht bei der Wärme da draußen. Was ist bei ihm ja schon so schlimm, dass er schon seit Jahren keine Freundin mehr hat, weil er sich schämt vor dem Moment, wo er sich auszieht. Ja, weil er sich schämt. Mhm. Die müssen drüber reden. Man kann doch über alles reden. Mhm. Mein Mann sagt mir auch, du musst jetzt mit durch den Wald gehen. Wir hatten einen Führerschein gemacht. Da hat er mich durch den Wald gezerrt. Ich sag, Schatz, ich habe nur ein Bein. Na ja, und? Das ist so. Er vergisst das auch öfters. Ja, aber ist auch in Ordnung, ne? Ja, das ist schön. Ach, das ist toll. Also, dein Ratschlag als wirklich betroffene Frau ist, raus in die Welt. Ja. Einfach alles machen, was man nur so machen kann, irgendwie. Was man Lust hat. Sag mal, und wenn es Probleme gibt, reden mit den Leuten. Jawohl. Und wenn man blöd angemacht wird. Das ignorieren, ganz ignorieren. Nicht Leute, keinen dummen Spruch zurück? Nee, die Leute sind dumm, weil die keine Ahnung haben. Zu mir hat einer gesagt, weil ich gesagt habe, sie stehen auf dem Behindertenparkplatz, das ist mir scheißegal, ja, als Krüppel hast du kein Auto zu fahren. Oh. Ja, und da bin ich ausgestiegen und da war der ganz schnell weg. Ich kann auch bösartig werden. So. Ja, das ist so. Ja, nee, so. Jetzt erzähl uns mal, was du gemacht hättest, wenn der nicht weggegangen wäre. Ich hätte Polizei gerufen. Ah ja. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Ja, ja. Ich schlage nicht zu. Nee, das darf man nicht. Das bringt dann ja auch wieder gar nichts. Erstens das und zweitens, wenn du 4 Wochen, 6 Wochen an die Stöcke läufst, du hast eine urste Kraft in den Händen. Und das muss ja nicht sein. Du hast gerade das Gespräch mit der Melanie mitbekommen, die 14-Jährige, ne, die so sehr schwer ist. Nur ist das für so ein Kind, für so eine jugendliche Person, auch sehr schwierig. Das Mädchen ist so dick und wenn sie angequatscht wird, wie soll sie deiner Auffassung nach denn reagieren? Ich kenne das von meiner Tochter, von der 18-Jährigen. Die war auch dick. Und sie saß auch immer da und hat geheult, sie wird gehänselt und so. Ich sag, Karin, steh da oben drüber weg. Das bringt nichts. Irgendwann sagen die, Mensch, ich wäre auch mal dick. Oder die kriegen eine Krankheit, die sitzen fest, die können nicht mehr aufstehen, dann werden sie auch dick. Also man muss sich immer wieder einhämmern, lass sie quatschen. Ja, das ist das Beste, allerbeste. Lass sie quatschen, mach das Beste aus deinem eigenen Leben und irgendwann trifft die das auch mit irgendeiner anderen Sache dann. Bei mir hat ein junger Mann mit 17 gesagt, Blümchen, das kann mir nicht passieren. Ich sag niemals nie. Ja, das geht schneller, als man denkt. Das kann jede Sekunde passieren. Jawohl. Wo auch immer, wie auch egal immer. Egal wie. Genau so, ja. Jawohl. Und jeder, der was hat, der soll sagen, das ist mein Leben. Das lasse ich von niemandem kaputt machen. Bist eine tolle Frau, Kerstin. Ja, danke. Alles Gute. Okay, tschüss. Thomas, 36 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Thomas. Du bist auch nicht zufrieden? Oder schämst dich? Ganz und gar nicht zufrieden, weil ich hatte vor 2 Jahren, 3 Jahren, 4 Jahren hatte ich einen Unfall mit dem Motorrad und habe seitdem also verunstaltete Genitalien. Wie verunstaltet sind die? Wie kann man sich das vorstellen? Ich hatte einen Unfall mit einem kleinen Transporter, der hinten ein paar Rohre mit Überlänge hatte. Und der hat irgendwie die Ausfahrt total verpasst, ist so vehement in die Eisung gestiegen, dass ich beim besten Willen keine Chance mehr hatte, irgendwie auszuweichen. Und du bist da hinten drauf gefahren quasi? Und ich bin hinten drauf gefahren, ganz genau, hatte dann plötzlich irgendwie das Rohr durch die Verkleidung durch, über den Tank drüber, halt in meinen unteren Bereich, bin dann mit dem Motorrad natürlich irgendwie weggeschlittert. War dann auch ein Schaden im Tank drin, durch die Funken hat sich dann das Ganze entzündet. Das heißt, zuerst hat das Rohr mir den Hodensack zerschlagen und anschließend haben die Brandwunden dann im Bereich des Penis dann ihr Entsprechendes getan. Was heißt das Entsprechende getan? Ist der Penis verbrannt? Er hat sehr, sehr starke Brandwunden. Also durch den Schutzanzug, Gott sei Dank, ist es nicht ganz so schlimm geworden. Aber letzten Endes hat das nicht ausreichend schützen können, dass es irgendwie nicht noch irgendwelche Folgen gehabt hätte. Mein Gott, Thomas, was hast du für Schmerzen ertragen? Domian, ich muss ganz ehrlich sagen, der menschliche Körper, Gott sei Dank, schaltet irgendwann ab. Ich habe es eigentlich erst sehr viel später in der Klinik selber gemerkt, was denn da eigentlich passiert ist und dass es eben höllisch wehtut, was dann in der Klinik Gott sei Dank auch durch entsprechende Medikamente irgendwo wieder unterdrückt wurde. Wie lange hast du mit dieser schweren Verletzung in der Klinik gelegen? Ich habe ein knappes halbes Jahr in der Klinik gelegen. Waren innere Organe auch geschädigt? Ich hatte Schädigungen der Blase. Gott sei Dank viel mehr ist nicht passiert. Also die Bremswirkung bei einem Motorrad ist Gott sei Dank ähnlich gut wie die Beschleunigung. Du hast gerade erzählt, dass der Penis sehr verbrannt ist und sehr darunter gelitten hat. Ist er überhaupt gar nicht mehr funktionsfähig heute? Er ist funktionsfähig. Also ich könnte theoretisch mit einer Frau schlafen. Kinder zeugen kann ich nicht mehr. Hast du sind beide Hoden erhalten geblieben? Einer ist halbwegs, also zumindest von der Masse her, von den Zuleitungen her, besteht keine Chance mehr. Musst du auch künstlich Hormone einnehmen? Künstlich Hormone einnehmen muss ich Gott sei Dank nicht. Das Hauptproblem ist ganz einfach, wenn ich jemanden kennenlerne. Oberhalb der Gürtellinie habe ich ja Gott sei Dank nicht allzu viel irgendwie, wie sagt man, weggetragen. Also die Schürfwunden und so weiter und so fort, die sind ja nur sehr gut verheilt. Nur das Problem ist, wenn ich dann jemanden kennenlerne, selbst wenn er noch so verständnisvoll ist, ich bemühe mich halt einfach, das Ganze irgendwie vorab schon mal irgendwie zur Sprache zu bringen, möglichst so ganz nebenbei. Und egal wie verständnisvoll sich dann ein Mädel irgendwo zeigt, wenn ich mich dann überwinde, irgendwie irgendwann so weit zu gehen, dass ich sage, komm, wir werden mal etwas intimer miteinander, spätestens dann sehe ich diese hochgerissenen Augenbrauen und diese großen Augen und dann, wie sagt man so schön, packe ich schon wieder ein und drehe mich rum und gehe nach Hause. Hast du seit deinem Unfall keinen Sex gehabt, ne? Nein. Die Erektion funktioniert. Die Erektion funktioniert, ja. Kannst du auch einen, so wie du es von früher kennst, einen Orgasmus erleben und spüren? Sind die Nerven noch da oder sind die auch beschädigt? Erleben und spüren funktioniert nicht mehr so intensiv, wie das früher war. Also da hat es auch etwas gelitten. Mal abgesehen davon, dass dieses Gefühl des Ergusses natürlich nicht da ist. Es kommt zu überhaupt gar keinem Erguss. Überhaupt nicht. Nein. Die Erregung ist nach wie vor da, auch dieses Gefühl des Orgasmus ist irgendwo da. Ja. Nicht mehr so intensiv, aber... Und grundsätzlich das Bedürfnis nach Sexualität ist auch da. Ja, aber sicher. Ganz normal, als wie vorher auch. Aber sicherlich. Also, weil ich denke ganz einfach mal, diese ganze Sexualität fängt ja irgendwo mit Vertrautheit, mit jemanden gern haben, gerne bei ihm sein, fängt das ja an. Und dieser eigentliche Erguss ist ja eigentlich nur der Orgasmus ist ja eigentlich nur das Sammelsurium aus sämtlichen Dingen, die einen irgendwie erregen. Ja, ja. Und du hast gerade von den aufgerissenen Augen der Frauen geredet, die das dann gesehen haben. Wie viele Augen wurden schon aufgerissen? Wie viele Frauen waren das? Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich habe nicht mit Händeringen versucht, so viele Augenpaare wie möglich zu, sagen wir mal in Anführungsstrichen, zu testen. Ich bin nach wie vor irgendwo in der Versuchung, irgendwo die Zärtlichkeit zu erleben. Das heißt, wenn ich jemanden kennenlerne, den ich mag, der missartig ist. Es waren viele Frauen, die die Augen aufgerissen haben. Wie definierst du viele, Domi? 10. 15. Ja gut, wenn du 10 sagst, es liegt irgendwo so in der Mitte. Das liegt in der Wirklich, es war keine einzige dabei, die sich darauf hat eingelassen. Nicht eine einzige. Also das Entsetzen war einfach zu groß. Das ist natürlich bitter, auch in der Situation dann für dich auch dann damit umzugehen. Ne? Mit Sicherheit. Und deswegen, wenn ich jetzt lese, Thema, ich schäme mich für mein Aussehen, da muss ich ganz krass sagen, ich schäme mich tatsächlich, weil eine Frau erwartet irgendwo scheinbar eine gewisse Funktionalität bei dem Mann. Ja. Und die ist bei mir rein optisch schon nicht gegeben. Thomas, jetzt muss ich leider abbrechen, weil die Sendung zu Ende ist. Ja. Können wir dich gleich nochmal kurz anrufen? Aber natürlich. Okay, alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir. Tschüss. Ciao. Das war's für heute in der Technik. Markus Liebetanz, morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 live, WDR Fernsehen mit einer offenen Sendung. Ciao.